Bayern 2. Grenzenlos hören. Jetzt auch auf dem Smartphone. Die Bayern 2 App. Das Radio, das auf mich hört. Ab sofort für iOS und Android. Was kann ich wissen? Was soll ich tun? Was darf ich hoffen? Dies sind die drei berühmten Fragen Immanuel Kants, in denen sich, wie Kant ausführt, alles Interesse der menschlichen Vernunft vereinigt. Was kann ich wissen, was soll ich tun und was darf ich hoffen? Weniger bekannt ist, dass Immanuel Kant diese drei Fragen nochmals zusammenfasst, und zwar in einer vierten Frage, nämlich: Was ist der Mensch? Eigentlich ist also dies die Frage, der letztlich alles Interesse unserer Vernunft gilt. Was ist der Mensch? Oder konkret, wer bin ich? Nun ist es nicht so, dass uns diese Frage Tag und Nacht umtreibt. Wir haben meist andere Probleme. Aber dennoch liegt Kant nicht falsch. Denn um all diese anderen Probleme beurteilen und gut lösen zu können, müssen wir uns zuvor mit uns selbst beschäftigt haben, wenn auch vielleicht eher intuitiv und ohne groß nachzudenken. Um in meinem Leben die richtigen Entscheidungen treffen zu können, muss oder sollte ich ein Bild von mir selber haben, und zwar ein möglichst zutreffendes. Was will ich eigentlich? Was soll ich? Was kann ich? Letztlich also, wer bin ich? Es handelt sich hier also wohl tatsächlich um die Grundfrage unseres Menschseins, nicht nur für Immanuel Kant. Das Wissen um diese fundamentale Bedeutung unseres Selbstverständnisses ist auch nicht neu. Erkenne dich selbst, stand schon über dem Eingangsportal des antiken Tempels von Delphi, als Aufforderung an jeden, der den Tempel betrat. Meist wird dieser Spruch dem Philosophen Thales von Milet zugeschrieben, manchmal aber auch dem Gott Apollon selbst, dem dieser Tempel geweiht war. Erkenne dich selbst. Dies galt in der Antike nicht nur als notwendige Grundlegung für ein gutes Leben, sondern als die wichtigste Aufgabe des Menschen überhaupt. Mit Fragen, die den Menschen betreffen, befassten sich in der Folgezeit und befassen sich vor allem heute viele Wissenschaften, etwa die Biologie, die Medizin oder die Psychologie. Sie alle zielen auf einzelne körperliche oder seelische Aspekte. Die Frage, was ist der Mensch, ist aber umfassender. Sie betrifft unser gesamtes Menschsein, also unser Wesen. Deshalb richtet sie sich von alters her nicht primär an die Einzelwissenschaften, sondern an die Philosophie. Von der Zeit des Thales von Milet, der um 600 vor Christus lebte, bis in die Gegenwart. Dabei gab es im Laufe der Zeit viele Antwortversuche. Eine Statistik zählt 203 verschiedene Definitionen des Menschen. Ein einschlägiges Buch, 1111 Antworten. Die meisten dieser Beschreibungen lassen sich aber unter einige Grundmuster zusammenfassen, die zwar sehr allgemein sind und die konkrete, individuelle Existenz jedes Einzelnen mit all ihren Zufälligkeiten sicher nicht spiegeln können, aber diese Muster enthalten doch wichtige Anhaltspunkte und können eine grundsätzliche Orientierung geben. Auch bei der Suche nach unserer persönlichen Antwort auf die Frage, wer bin ich? Die Definition, die in der Anthropologie, also der wissenschaftlichen Menschenkunde, am gebräuchlichsten ist und die auch den meisten von uns spontan einfällt, wenn nach dem Menschen gefragt ist, dürfte die des Menschen als Homo sapiens sein. Damit ist ein Lebewesen gemeint, das vor allem durch seine Vernunftfähigkeit gekennzeichnet ist. Dieses Menschenbild entstand schon in der Frühzeit der abendländischen Philosophie. Aristoteles etwa spricht vom Zoon Logon Echon, das Mittelalter später vom Animal Rationale. Gemeint ist immer dasselbe, nämlich der Mensch als denkendes, vernünftiges, einsichtiges Wesen. Diese Vorstellung des Menschen als Homo sapiens ist eingebettet in das bis heute verbreitete dualistische Weltbild des Abendlands, das nicht eine Welt annimmt, sondern zwei. Zum einen die diesseitige, sinnliche Welt, in der wir leben. Darüber hinaus aber auch noch eine zweite, nämlich jenseitige, geistige oder geistliche Welt. In der Philosophie Platons, die dieses dualistische Weltbild begründete, war dies die Welt der Ideen. In der christlichen Religion ist es das jenseitige Reich Gottes. In beiden Weltanschauungen ist diese jenseitige, ideelle Dimension die höherwertige und bessere im Vergleich zu unserer sinnlichen Welt, die für Platon nur eine Welt der Schatten ist und für das Christentum das irdische Jammertal. Der Mensch nun bildet in dieser Weltanschauung die Schnittstelle beider Welten. Als einziges Lebewesen hat er Zugang zu beiden Dimensionen. Mit seinem Leib gehört er zur Sinnenwelt, durch seine Seele, seinen Geist oder seine Vernunft aber auch zur ideellen, geistigen Welt. Der Mensch hat nicht nur Zugang zu den beiden Dimensionen der Welt, sondern verkörpert sie gewissermaßen in sich, durch seinen Leib und seine Seele. Dies gilt auch in Bezug auf deren Hierarchie. Sein Leib ist eher schwächlich und dem vieler anderer Lebewesen unterlegen. Durch seinen Geist aber kann er sich über alles andere in der Welt erheben. Der Philosoph und Physiker Blaise Pascal formulierte dies so: Der Mensch ist nur ein Schilfrohr, das Schwächste der Natur, aber er ist ein denkendes Schilfrohr. Das Weltall braucht sich nicht zu waffnen, um ihn zu zermalmen. Ein Dampf, ein Wassertropfen genügen, um ihn zu töten. Doch auch wenn das Weltall ihn zermalmte, so wäre der Mensch nur noch viel edler als das, was ihn tötet, denn er weiß ja, dass er stirbt und welche Überlegenheit ihm gegenüber das Weltall hat. Das Weltall weiß nichts davon. Unsere ganze Würde besteht also im Denken. Aus der Vernunft des Menschen und der dadurch möglichen Teilhabe an der intelligiblen Welt leiten sich weitere Vorzüge des Menschen ab. Vor allem die innere Freiheit, die es ihm ermöglicht, nicht gewissermaßen blind seinen natürlichen Neigungen und Trieben zu folgen, sondern auch dem, was seine Vernunft ihm sagt. Diese innere Freiheit wiederum befähigt ihn zu moralischem Handeln. In dieser Fähigkeit zur Moralität sieht Immanuel Kant die Begründung für die besondere Würde des Menschen, die ihn über alle anderen Wesen erhebt. Die besonderen Möglichkeiten des Menschen bringen aber die Pflicht mit sich, diese Fähigkeiten nun auch zu nutzen, also seinen Geist zu bilden und seine innere Freiheit zu tatsächlich moralischem Handeln zu gebrauchen. Edel sei der Mensch, hilfreich und gut. So hat Johann Wolfgang von Goethe diese Erwartung formuliert. Erst durch eine solche Haltung unterscheidet sich der Mensch demnach tatsächlich von anderen Lebewesen. Dieses ideale Menschenbild ist aber nicht leicht zu verwirklichen. Unsere inneren Dimensionen von Leib und Seele geraten häufig in Konflikt. Jeder von uns kann dies vermutlich aus eigener Erfahrung bestätigen. Dennoch orientieren wir uns auch heute noch, zumindest in gewisser Weise, an diesem anspruchsvollen Selbstverständnis des Homo sapiens. Wenn wir zum Beispiel jemanden als menschlich wertvoll bezeichnen, dann meinen wir, dass er genau diese traditionellen menschlichen Tugenden in besonderem Maße pflegt. Vor allem die Moralität. Auch die Bezeichnung unmenschlich gründet auf diesen Maßstab. Gemeint ist dann ein Mensch, der diesen Kriterien krass zuwiderhandelt. Und wenn wir von typisch menschlich oder nur menschlich sprechen, dann haben wir die Probleme im Sinn, die uns die Ausübung unserer Fähigkeiten in der Tat häufig bereitet. Wir wissen, dass Irren menschlich ist und dass die Moral keineswegs immer siegt. Dieses traditionelle Menschenbild des Homo sapiens wurde im 19. Jahrhundert erschüttert. Grund war das Aufkommen der Evolutionstheorie Charles Darwins, die eine revolutionär neue Sicht der organischen Entwicklung auf der Erde beinhaltete. Darwin zufolge ist der Mensch kein besonderes, einzigartiges Lebewesen, sondern Teil einer kontinuierlichen, schrittweisen Weiter- und Höherentwicklung der Natur. Zwischen ihm und anderen Lebewesen bestehen demzufolge keine prinzipiellen Unterschiede, sondern nur graduelle. Aus dieser allgemeinen Naturauffassung zogen vor allem Naturwissenschaftler den Schluss, dass der Mensch nichts anderes ist als ein hochentwickeltes Tier. Somit verfügt er auch nicht über besondere geistige oder moralische Fähigkeiten oder eine spezifische Würde, geschweige denn über einen Zugang zu einer intelligiblen Welt. Diese Schlussfolgerung zog den Menschen also auf die Stufe der Tiere hinab und reduzierte ihn auf seine natürliche, kreatürliche Existenz. Ohne Freiheit, ohne Moral, ohne Würde. Dass man die Evolutionstheorie aber nicht zwingend auf diese Weise interpretieren muss, zeigte der deutsch-amerikanische Philosoph Hans Jonas. Auch er bejahte den Entwicklungsgedanken Darwins, zog aber im Hinblick auf den Menschen eine andere Schlussfolgerung. Und zwar durch eine einfache Umkehr der Sichtweise. Nicht der Mensch ist nichts anderes als ein hochentwickeltes Tier, sondern das Tier nichts anderes als ein noch nicht vollentwickelter Mensch. Dies wirkt zunächst wie ein bloßes Spiel mit Perspektiven, bedeutet aber viel mehr. Denn für den Menschen hat diese Sichtweise zur Folge, dass man ihm weiterhin alle Vorzüge des Homo sapiens zusprechen kann. Nur nicht mehr exklusiv. Auch allen anderen Lebewesen kommen Geist, Freiheit und Würde zu, wenn auch noch nicht so weit entwickelt wie beim Menschen. Daraus wiederum folgt, dass die gesamte Natur Anspruch hat auf unseren Respekt und auf einen rücksichtsvollen Umgang mit ihr. In dieser Interpretation zerstört die Evolutionstheorie also nicht das Menschenbild des Homo sapiens, sondern bereichert es. Jonas belässt dem Menschen alle seine beanspruchten geistig-moralischen Qualitäten, holt ihn aber dennoch von seinem Podest der vermeintlichen Einzigartigkeit herunter und bindet ihn wieder ein in den Gesamtzusammenhang der Natur. Ganz im Sinne der Evolutionstheorie und ohne Verluste, sondern mit einem Zuwachs an ethischer Qualität und damit wahrer Humanität. Kritik am traditionellen Menschenbild des Homo sapiens kam im 19. Jahrhundert auch von philosophischer Seite. Dabei spielte die Frage nach der Hierarchie zwischen Vernunft und Sinnlichkeit die Hauptrolle. Friedrich Nietzsche betrachtete die Fokussierung der abendländischen Geistesgeschichte auf Vernunft und Moral als verhängnisvollen Irrtum, der das wahre Menschsein nicht befördert, sondern verstellt. Ehemals sah man im Bewusstsein des Menschen, im Geist, den Beweis seiner höheren Abkunft, seiner Göttlichkeit. Um den Menschen zu vollenden, riet man ihm an, nach der Art der Schildkröte die Sinne in sich hineinzuziehen, den Verkehr mit dem Irdischen einzustellen, die sterbliche Hülle abzutun. Dann bliebe die Hauptsache von ihm zurück, der reine Geist. Wir haben uns hierüber besser besonnen. Diese bessere Besinnung erfolgt durch Nietzsches Philosophie. Gleich in seinem ersten großen Werk, Der Geburt der Tragödie, stellt er dem vernunftfixierten Homo sapiens sein dionysisches Menschenbild gegenüber, welches das Unbewusste und das Sinnliche betont. Benannt ist es nach dem griechischen Gott Dionysos, dem Gott des Weines, des Rausches und der Ekstase, also des ungehemmten Sinnengenusses. Genau darum geht es Nietzsche. Bei der Beschreibung des von seiner Sinnlichkeit berauschten dionysischen Menschen gerät er geradezu ins Schwärmen. Unter dem Zauber des Dionysischen schließt sich nicht nur der Bund zwischen Mensch und Mensch wieder zusammen. Auch die entfremdete, feindliche oder unterjochte Natur feiert wieder ihr Versöhnungsfest mit ihrem verlorenen Sohne, dem Menschen. Singend und tanzend äußert sich der Mensch als Mitglied einer höheren Gemeinsamkeit. Nietzsche singt hier das hohe Lied des Sinnengenusses inklusive der Berauschtheit. Im höchsten Genuss überwindet der Mensch alle Barrieren, die Vernunft und Konvention errichtet haben, und fühlt sich wieder eins mit allen anderen Menschen und der gesamten Natur. Im Grunde strebt Nietzsche also dasselbe an wie Hans Jonas, ein Selbstverständnis des Menschen, in dem die Wiedervereinigung mit der Natur im Zentrum steht. Nur dass bei Nietzsche der Weg dorthin nicht über ein verändertes Bewusstsein und einen Zuwachs an Ethik führt, sondern über ein ungehemmtes Ausleben der Sinnlichkeit. Vermutlich ist dieses dionysische Menschenbild nicht wirklich alltagstauglich. Aber ganz außer Acht lassen sollte man es vielleicht auch nicht. Eine Prise Dionysos kann auch dem Homo sapiens nicht schaden. Im Zeitalter der Moderne hat sich ein anderes Menschenbild in den Vordergrund geschoben, und zwar der Homo faber. Das ist der fabrizierende, schaffende Mensch, sozusagen der Mensch als Ingenieur. Die Bezeichnung Homo faber stammt von Max Scheler, die anschaulichste Beschreibung aber findet sich bei Hannah Arendt. Sie schreibt in ihrem Buch Vita activa oder vom tätigen Leben, dass der Homo faber durch folgende Merkmale gekennzeichnet ist. Nämlich das große Vertrauen in Werkzeuge und die Hochschätzung der Produktivität. Die Überzeugung, dass das Prinzip des Nutzens alle Probleme lösen und alle menschlichen Motive erklären kann. Die souveräne Meisterschaft, für die alles Gegebene sofort Material wird und die gesamte Natur sich ausnimmt wie ein ungeheuer großes Stück Stoff, aus dem wir herausschneiden können, was wir wollen, um es wieder zusammenzuschneidern, wie wir wollen. Der Homo Faber ist also der Macher, der praktische Problemlöser, der zupackt und die technische Zivilisation voranbringt. Auch für ihn ist der Verstand wichtig, aber nur als technisch-praktische Intelligenz, die konkreten Nutzen hervorbringen muss. Das zweckfreie, kontemplative Nachdenken hält der Homo Faber eher für Zeitverschwendung. Der Homo sapiens und der Homo faber dürften heute die am meisten verbreiteten Menschenbilder sein. Auch das dionysische Menschenbild Nietzsches wird weiterhin gepflegt, zumindest von der Werbung, die ebenfalls den möglichst ungebremsten sinnlichen Genuss predigt. Eine nicht zu unterschätzende Rolle spielt auch der Homo economicus. Dies ist der Mensch, der immer den größtmöglichen Ertrag zu den geringstmöglichen Kosten sucht. Ursprünglich war der Homo economicus eine abstrakte Vorgabe, nach der die Wirtschaftswissenschaften ihre Theorien ausrichteten. Aber heute beherrscht diese Vorstellung eines nur nach ökonomischen Gesichtspunkten urteilenden und handelnden Menschen weite Teile unseres Alltagslebens. Sogar zwischenmenschliche Beziehungen werden inzwischen häufig nach dem Verhältnis von Kosten und Nutzen beurteilt. All diese Menschenbilder sind sehr verschieden voneinander. Vermutlich erkennen sich viele von uns gleich in mehreren von ihnen wieder, aber nur in gewisser Weise und in keinem voll und ganz. Dies legt die Vermutung nahe, dass es das eine und einzig zutreffende Menschenbild, nach dem seit mindestens 2.500 Jahren gesucht wird, womöglich gar nicht gibt. Vielleicht lassen wir uns nicht auf einen Typus festlegen, nicht alle Menschen insgesamt und wahrscheinlich sogar nicht einmal jeder für sich. Selbst im individuellen Leben des Einzelnen kommt es vor, dass er sich in verschiedenen Lebensaltern unterschiedlich versteht und einschätzt. Vielleicht besteht sogar die Identität des Menschen gerade in diesem Wechsel von Identitäten. Aus diesem Grundgedanken heraus entwickelte der Philosoph Martin Heidegger zu Beginn des 20. Jahrhunderts ein gänzlich neues und anderes Menschenbild, das den Menschen nicht als feststehendes, für alle Zeiten fixiertes Etwas versteht, sondern als eine dynamische, flexible Möglichkeit seiner selbst. In Heideggers Hauptwerk »Sein und Zeit« heißt es dazu: »Dasein ist primär Möglichsein. Dasein ist je das, was es sein kann und wie es seine Möglichkeit ist.« Dabei sind es zwei existenzielle Gesichtspunkte, die den Menschen als Möglichkeit seiner selbst bestimmen. Der eine ist der Entwurf. Der Mensch entwirft sich ständig selbst auf seine Möglichkeiten hin. Dies kann kleine Entscheidungen betreffen, etwa die Gestaltung des nächsten Wochenendes, aber auch große Weichenstellungen, etwa die Wahl des Partners oder berufliche Entscheidungen. Bei diesen Entwürfen ist der Mensch grundsätzlich frei, aber im jeweils konkreten Fall doch durch gewisse Umstände eingeschränkt. Dies ist der zweite Gesichtspunkt. Heidegger nennt dies die Geworfenheit. Damit ist gemeint, dass wir mit dem Entwerfen unserer selbst nicht bei Null beginnen, sondern wir finden uns immer schon in einer Lebenssituation vor, die wir uns nicht selbst ausgesucht haben, sondern in die wir hineingeworfen wurden und die unsere Möglichkeiten des Entwerfens beeinflusst. Ein Mensch, der in München zur Welt kommt, hat andere Möglichkeiten als ein Kind in der Sahara. Aber unabhängig davon, wie die Balance zwischen dem sich Entwerfen und der Geworfenheit im jeweils konkreten Fall beschaffen ist, in der Summe gilt, dass der Mensch bei der Frage »Wer bin ich?« im Grunde keine schon vorgegebene Antwort suchen und finden muss, sondern die Antwort wesentlich selbst hervorbringt. In Heideggers etwas schwerfälliger Sprache: Auf dem Grunde der Seinsart, die durch das Existenzial des Entwurfs konstituiert wird, ist das Dasein ständig mehr, als es tatsächlich ist. Und nur weil das Sein ist, was es wird bzw. nicht wird, kann es verstehend ihm selbst sagen, werde, was du bist. Das Bild des Menschen als einer Möglichkeit seiner selbst wurde seitdem auch von anderen Philosophen aufgegriffen. Der zeitgenössische Philosoph Wilhelm Schmidt etwa zählt in seinem Buch »Philosophie der Lebenskunst« nicht weniger als 55 mögliche Existenzformen auf, unter denen man wählen kann. Zum Beispiel die moralische Existenz, die das ganze Leben der Erfüllung von Pflichten widmet. Die hedonistische Existenz, in der das Lustprinzip zum alleinigen Motiv des Lebens wird. Die solitäre Existenz, die sich in die gewählte Einsamkeit zurückzieht. Die soziale Existenz, die die Geselligkeit und die Wahrnehmung gesellschaftlicher Verantwortung liebt. Die exzentrische Existenz, die sich mit gewollter Normabweichung aus dem geregelten bürgerlichen Leben herauskatapultiert. Und schließlich die zappende Existenz, die von allem das Beste in Kürze mitnimmt. Es gibt also viele Möglichkeiten, sich selbst zu entwerfen. Heutzutage vermutlich mehr als in früheren Zeitaltern. Dabei kann es helfen, sich an allgemeinen Menschenbildern zu orientieren, wie die Geistesgeschichte sie bereithält. Der Homo sapiens und der Homo faber enthalten viele zutreffende Aspekte. Aber die wohlfeile Antwort auf die persönliche Frage, wer bin ich, findet man vermutlich nicht in Büchern, sondern muss sie selbst hervorbringen. Sich also selbst entwerfen. Und zwar in verschiedenen Phasen des Lebens immer wieder anders und neu. Dies erfordert Initiative, Ehrlichkeit sich selbst gegenüber und Mut. Übermut allerdings sollten wir vermeiden. Auch dabei hilft ein Blick in die Tradition. Die antike Aufforderung »Erkenne dich selbst« enthielt nämlich einen Zusatz, der weniger bekannt ist, aber ebenfalls wichtig. Er lautete sinngemäß »Erkenne dich selbst«, dass du ein Mensch bist und nicht Gott.